Ich bin Viktor Wall und komme aus Paraguay. Меня зовут Виктор Вал, я приехал из Парагвая. Und vielleicht hilft das, wenn ich sage, dass mein Urgroßvater hier in der Nähe von Waldheim begraben liegt. Может быть, это вам что-то скажет, что мой дедушка здесь лежит похороненный в Аполлоновке. Und dass der schreiende Wal mein Opa war. И что этот кричащий Вал, как его назвали, это мой дедушка. Er hat übrigens auch in Paraguay und in Argentinien unter den russischen Gemeinden, Baptistengemeinden, sehr, sehr viel gepredigt. Он тоже, когда он уехал в Парагвай и в Аргентинию, он много среди русских баптистов проповедовал. Und da gibt's überall noch Leute, die sich an ihn erinnern in diesen Gemeinden. И о нем еще сохранились хорошие воспоминания до сих пор. Für mich ist es ein besonderes Vorrecht, an dieser Feier teilnehmen zu dürfen. Для меня это особая честь принимать участие в этом празднике. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die freundliche Einladung. Я благодарен за приглашение, которое получил. Und für die Gelegenheit, an dieser 100-Jahresfeier teilnehmen zu dürfen. И за возможность принимать участие в этом юбилее. Ich grüße die Festversammlung im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Я приветствую всех собравшихся именем Господа нашего Иисуса Христа. Und ich bringe auch Grüße von der weltweiten mennonitischen Familie. Я привез приветы от Всемирного объединения меннонитов. Das schließt ein die mennonitische Weltkonferenz, die mich gebeten hat, sie hier zu vertreten heute. Включая Всемирную конференцию меннонитов, которые просили меня здесь быть и передать привет. Auch die internationale Gemeinschaft der Mennoniten-Brüdergemeinden. И это международное объединение меннонитов также. Ich arbeite als Exekutivsekretär für diesen Zusammenschluss auf internationaler Ebene. Я там, где я работаю секретарем. Und ich bringe auch Grüße aus der lokalen Mennoniten-Brüdergemeinde aus Asunción, wo ich als Prediger mitarbeite. И я также привет привез из поместной церкви Асуньон, где я работаю, ну или где я проповедником. Und das Grußwort kommt aus 1. Korinther 3, Vers 11. И привет с местным писанием, первое послание к Коринфянам, 11 стих. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Einen weiteren Gruß, den ich an Sie, liebe Festversammlung, richten möchte, kommt von einer ganz besonderen Gruppe. И еще один привет, который я хотел бы передать, это от особой группы. Diese Gruppe sind nämlich die Nachkommen der sogenannten Harbiner Flüchtlinge. Это потомки так называемых харбинских беженцев. Wie Sie wissen, fingen anno 1926-27 viele Mennoniten von hier und von Slavgorod und auch von anderen Gegenden von Russland am Amur an, Kolonien oder Dörfer anzulegen und anzusiedeln. Как вы, очевидно, может быть, знаете, что многие, значит, из немецких людей в 19 по 27 год много, ну, поселений или селились на берегах реки Амур. Aber da sie auch dort nicht dem Druck des Kommunismus entfliehen konnten, entschlossen sich recht viele über den gefrorenen Amur-Fluss nach China zu flüchten und blieben einige Jahre als Flüchtlinge in Harbin. И когда вот они хотели избежать вот этих гонений, которые при коммунистах были, то они решились через замерзший Амур бежать в Китай, и где они там осели в городе Харбин. Anno 1932 konnten sie dann nach Paraguay kommen. В 1923 году они имели возможность перебраться в Парагвай. Und dort haben sie unter sehr schweren Umständen dann ihre neue Existenz aufgebaut. Und auch mitgeholfen, eine starke Missionsarbeit aufzubauen. И там в тяжелых условиях они, ну, как-то обустраивались и также старались, ну, или построили сильную такую миссионерскую организацию. Und die Nachkommen dieser Flüchtlinge und einige wenige Überlebende davon feierten im Mai dieses Jahres ihr 75-jähriges Jubiläum in Paraguay. И потомки вот этих, и некоторые из переживших это, в июле этого года праздновали 75-летний юбилей. Ich durfte an dieser Feier teilnehmen und informierte die Gruppe darüber, dass ich im Juli plante, herzukommen und an dieser Feier teilzunehmen. И я имел возможность там тоже быть на этом юбилее и сказал там, что, ну, есть желание также посетить в нашу местность и быть на этом празднике. Und die Teilnehmer jenes Festes vereinbarten, einen Gruß an Sie, liebe Teilnehmer, heute hier weiterzugeben. И те, которые присутствовали на том юбилее, просили передать привет, ну, для нас, hier, для всех присутствующих. Und ich habe das Vorrecht, diesen Gruß an Sie weiterzugeben. И я имею вот это право передать вам вот этот привет. Und wir haben diesen Gruß auf eine Tafel geschrieben. И они вот написали вот это на этой картине, на этой табличке этот стих. Psalm 126, Vers 1 und 2. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Psalm 125, 1 und 2 стихи. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пения. Тогда между народами говорили, велико сотворил Господь над нами. Und ich möchte jetzt bitten, ob Prediger Dickmann nach vorne kommen könnte. Ich möchte ihm diese überreichen. Es heißt hier, die Nachkommen der Harbinger Flüchtlinge, Teilnehmer der 75-jährigen Jubiläumsfeier, grüßen die Evangeliums-Christen-Baptisten-Gemeinden in Sibirien zum 100-jährigen Jubiläum. Und mit einer kleinen Paraguay-Karte drauf. Ну, это пожелание, приветствие к нам. Als Vertreter nun der weltweiten mennonitischen Familie darf ich Sie alle, liebe Geschwister und Teilnehmer, ganz herzlich im Namen Jesu segnen. Как представитель Всемирного объединения меннонитов, я хочу вас сердечно поприветствовать. Möge der allmächtige Gott in der Gegenwart seines Sohnes und in der Kraft seines Heiligen Geistes пусть Господь в Сыне Своем и в силе Духа Святого möge dieser Gott durch Christus und durch den Heiligen Geist und durch Sie, ein jedes Gotteskind und durch die Gemeinden hier am Ort, sein Reich in Sibirien und ganz Russland machtvoll ausbreiten. Пусть Господь поможет и вам здесь на месте, чтобы в силе Господне вы могли распространять Его Царство здесь, в вашей местности. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, благодать Господа нашего Иисуса Христа und die Liebe Gottes, des Vaters, любовь Бога Отца und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. И общение Святого Духа да будет с вами. So heißt es in 2. Korinther 13, Vers 13. Так стоит написано в втором послании Коринфянам 13, 13. Vielen Dank, Gottes Segen. Спасибо и благословение Божие.